Maschinen grüßen hohl, Menschen gehen vorbei. Ganze Tage, die wir leben, sind oft nicht dabei. Brauner Atem in der Stadt, die Luft saugt dich leer. Spielt alles, was du denkst, dein Kopf will nicht mehr. Wenn die Sonne sich verdunkelt, verlassen wir diese Welt. Es gibt selten eine Nacht, die wir versprechen können. Gründe gibt's genug, um Europa zu verlassen. Den ganzen Tag nur Action, I can't get no satisfaction. Wir tanzen auf der Reihe und fliegen einfach weg. Lernen unser Ticket mit einem ungedeckten Scheck. Wir fliegen nach Kingston auf Jamaika, die ganzen Leute sind schon da. Halb Europa liegt im Koma, ohne Reggae aus der Lassaba. Kingston auf Jamaika, die ganzen Leute sind schon da. Halb Europa liegt im Koma, ohne Reggae aus der Lassaba. Wir putzen unsere Zähne mit Rastafasta, rollen die Klamotten und ab. Wir wollen auf den Highway. Alle Leute auf der Straße sind voll am Rocken. Sogar die Cops tragen echte Rastalocken. Kingston auf Jamaika, wo die Sonne regiert, wo der Frust seinen Kampf gegen die Lust verliert. Gab's genug, um Europa zu verlassen. Den ganzen Tag nur Action, I could get no satisfaction. Wir tanzen auf der Reihe und fliegen einfach weg. Lernen unser Ticket mit einem ungedeckten Scheck. Wir fliegen nach Kingston auf Jamaika, die ganzen Leute sind schon da. Halb Europa liegt im Koma, ohne Reggae aus der Rastaba. Kingston auf Jamaika, die ganzen Leute sind schon da. Halb Europa liegt im Koma, ohne Reggae aus der Rastaba. Die ganzen Leute sind schon da. Halb Europa liegt im Koma, ohne Reggae aus der Rastaba. Kingston auf Jamaika, die ganzen Leute sind schon da. Halb Europa liegt im Koma, ohne Reggae aus der Rastaba. Kingston auf Jamaika, die ganzen Leute sind schon da. Halb Europa liegt im Koma, ohne Reggae aus der Rastaba.